In der indischen Musik drückt sich die Stilbildung, das heißt die Interpretationsform der Ragas als Grundstruktur der indischen Klassik durch die unterschiedlichen Musikschulen, den Gharanas, aus. Alauddin Khan gilt als der Begründer der Mahar Gharana, eine instrumentale Form des Khayals, dem anspruchsvollsten der indischen Gesangsstile im frühen 20. Jahrhundert. Es kombinieren sich eine freiere Form der Improvisation im Einführungsteil, dem Alap, mit strengeren kompositorischen Anteilen im Hauptteil, dem Ghat, während sich Ravi Shankar durch eine individuelle Stimmung der Sitar eher dem Klangbild und dem Spieltypus der Sarod annäherte, orientierte sich Banerjee für die Means der Notenbindung an dem instrumentalen Gesangstypus von Alauddin Khan mit einer speziellen Grifftechnik und dem Dehnen der Saiten. Die Ornamentik, die Ausschmückung eines Ragas, wird in der Mahar Gharana sehr selektiv vorgenommen. Für Banerjee ist diese Stiltreue kennzeichnend. So erklärt sich, dass er viel weniger als andere große Meister der indischen Klassik durch Neukompositionen von Ragas glänzte. Verfolgt man die Interviews, die Pandit Nikhil Banerjee führte, ist auffällig, dass er die Methoden des Unterrichts, den Erfolgsweg zum Meister seines Kalibers, häufiger zur Sprache brachte. Es scheint fast, dass er den Mythos, der ihn als Musikergenie umgab, auflösen wollte. Besonders auf seinen Konzertreisen im Ausland verstand sich Banerjee als ein Botschafter der indisch-klassischen Musik, um dem Zuhörer aus dem Westen den Zugang zu ihr zu ermöglichen und verstehen zu lernen, dass die indische Klassik eine Suchende der Seele ist, Satana. Dabei trat er nicht nur als Bewahrer von Erziehungswerten auf, einer über Jahrhunderte überlieferten Musikpädagogik, Guru Sitcha Parampara. Vielmehr schien er dem Musikernachwuchs die Hoffnung geben zu wollen, dass die indische Klassik in ihrer ganzen Dimension erfahrbar sei. Durch Fleiß, Disziplin, Kontinuität und durch die Vermittlung von fundiertem Wissen um die Musik in einer dienenden Haltung. Dazu ein Auszug aus einem TV-Interview, das Banerjee mit der englischen BBC führte. And all these things, you know, what we play on this instrument or any other Indian instruments, actually it has come from the vocal music. It is all basically derived from the vocal music. Does it require a lot of practice to pull the right amount on the string? Oh, terrible amount of practice. How many hours do you do a day? You know, like any other instrument, any music, you know, it's a full-time job, and you know. Suppose in our case, when we're in our teacher's house or guru's house, we used to practice about 10 to 12 hours a day. 10 to 12 hours per day. That means, you know, you just practice and you forget the whole world. Yes. Sometime, you know, our teacher, especially I'm talking about my teacher, he was so strong and man of very strict discipline. So naturally, he will force us to practice. Yes. And sometimes when we didn't feel like practicing, he will come and say, until unless you practice, yes, the food will not be served. I see. Selbst war Banerjee dem Unterrichten weniger zugeneigt, obgleich er die enge Lehrer-Schüler-Beziehung durch seine Gurus, allen voran Alauddin Khan, erfahren durfte, gibt es keinen nennenswerten Zögling, der von Nikhil Banerjee protegiert wurde. Dafür blieb Banerjee lange Jahre treuer Wegbegleiter des großen Sarod-Spielers Ali Akbar Khan, dem Sohn von Baba Alauddin Khan. Banerjee nahm nach dem Tode von Baba im Jahre 1972 zunächst bei Ali Akbar Khan Unterricht, war später am Ali Akbar College of Music als Dozent tätig. Demut gegenüber der Musik, Bescheidenheit eines sehr freundlich wirkenden Mannes, der seine Leidenschaft hinter der Sitar in beherrschter Form mit einem Höchstmaß an Disziplin und ausgefeilter Spieltechnik für die indische Klassik überzeugend zum Ausdruck brachte, so wird uns und besonders dem Musikernachwuchs Nikhil Banerjee als Orientierungsgröße, als einer der größten Meister der indischen Klassik des 20. Jahrhunderts in Erinnerung bleiben. Mit dem letzten Hörbeispiel unserer heutigen Sendung wird Nikhil Banerjee den 24-Stunden-Zeitzyklus zur Tages- und Nachtspielzeit der indischen Ragas schließen. Der Raga Bhatyar ist ein Frühmorgen-Raga mit der Spielzeit zwischen 4 und 6 Uhr. In der Aufnahme aus dem März 1967 begleitet auf der Tabla Shyamal Bose. Thank you. Das war I'm See in the Mids Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Porträtsendung eine Legende auf der Sitar, A Legend on the Sitar, mit einer kurzen Dokumentation des künstlerischen Weges eines herausragenden indischen Meisters gefallen. Sie hörten von Pandit Nikhil Banerjee die Ragas Nat Bhairav, Deshi, Chandra Kauns, Patiyar und mit Raga Pilu im Tumri-Stil ein Beispiel der leichten indischen Klassik. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lothar Meyer. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic, www.imcradio.net, imcradio.net. Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit der Reihe Raga-CDs des Monats.